الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على صحبه الله دمهان دفلتن الله زيغن بحيل بمهات سشكايت unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, noch wenige Tage und die Hajj-Zeit beginnt. Die Pilgerfahrt ist eine Säule des Islam, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Islam wurde auf 5 Säulen errichtet. Das Bekenntnis, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Das Verrichten des Gebets, das Geben der Zakat, die Pilgerfahrt und das Fasten im Monat Ramadan. Die Hajj ist Pflicht, darauf weist das Buch Allahs hin, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Übereinkunft der Ulama. Allah sagte sinngemäß im Koran al-Karim, in Vers 97 aus Surat al-Imran, so sind die Menschen Allah gegenüber verpflichtet, die Pilgerfahrt zum Haus zu verrichten, sofern sie dazu imstande sind. Was aber die angeht, die nicht glauben und die Pilgerfahrt deswegen nicht vollziehen, wahrlich, Allah bedarf der Welten nicht. Wer die Hajj vollziehen kann und bei dem die Voraussetzungen für die Pflichterfüllung erfüllt sind, darf diese Reise nicht unnötigerweise hinausschieben. Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala sagte, wer zur Hajj verpflichtet ist und diese auch vollziehen kann, muss sie sofort vollziehen und darf sie nicht hinausschieben. Das haben Abu Hanifa und Malik gesagt, rahimahumullah. Außerdem sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wer die Hajj vorhat zu vollziehen, soll sich beeilen, denn man kann erkranken, das Reittier könnte verloren gehen und überhaupt kann etwas dazwischen kommen. Die Hajj wird für einen zur Pflicht, liebe Geschwister, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Der Islam, der Verstand, also man ist im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte, das reife Alter, man ist also islamisch erwachsen, man ist ein freier Mensch, man hat die Möglichkeit, sowohl körperlich als auch finanziell. Und mit der körperlichen Möglichkeit ist gemeint, dass man gesundheitlich dazu imstande ist, sowohl die Reisestrapazen für den Hinweg als auch für den Rückweg auf sich zu nehmen. Und mit dem Finanziellen ist gemeint, dass man sich die Reise hin und wieder zurück auch leisten kann. Für die Frau gibt es eine zusätzliche Voraussetzung, den Mahram, den ihren männlichen Verwandten als Begleiter. Ohne ihn braucht sie die Hajj nicht zu vollziehen. Nun möchte ich ein paar Angelegenheiten explizit erwähnen, da diese häufig besprochen werden und diskutiert werden. Erstens, sündigt ein Ehemann, wenn er seiner Ehefrau verbietet, die Hajj zu vollziehen? Die Antwort lautet, wenn es sich um ihre erste Hajj handelt, also um die Pflicht-Hajj handelt und sie dafür finanziell selbst aufkommt und ihr ein Mahram zur Verfügung steht, sündigt er, wenn er es ihr verbietet. Sie muss dann auch nicht auf ihn irgendwie hören. Zweitens, man darf auch die Pflicht-Hajj auf Kosten einer dritten Person vollziehen. Wenn also jemand dir das Geld für die Hajj zur Verfügung stellt, wie dein eigener Vater oder ein Freund dir dieses Geld spendet, ist deine Hajj absolut in Ordnung. Vielmehr ist es sogar ein doppelter Gewinn. Drittens, beim Finanziellen, liebe Geschwister, geht es lediglich darum, ob man die Hajj für sich selbst leisten kann, ob man für sich selbst aufkommen kann. Das bedeutet, man muss nicht erst genug Geld haben, um mit der gesamten Familie zu reisen. Weil manche Leute denken, ich reise lieber dieses Jahr noch nicht, dafür reise ich dann inshallah nächstes Jahr mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Vater, mit meiner Mutter und so weiter und so fort. Darum geht es aber nicht. Wenn du dazu die Möglichkeit hast, dann musst du jetzt gehen und nicht erst nächstes Jahr. Diejenigen Geschwister, die von sich sagen, dass sie nicht genug Geld für die Hajj haben, sind von zweierlei Art. Manche von ihnen haben tatsächlich nicht genug und andere von ihnen leider haben ihr Geld, das für die Hajj reichen würde, für andere Zwecke reserviert. Das heißt, wenn du sie fragst, hast du wirklich gar kein Geld, sagt er, doch, ich habe, aber dieses Geld habe ich reserviert, weil ich habe vor, in 6 Monaten ein Auto zu kaufen. Oder ich möchte sparen für eine Wohnung oder ich brauche das Geld für ein Studium oder ich brauche das Geld für etwas anderes. Das heißt, er hat das Geld, aber er hat es für etwas reserviert, was nicht die gleichen Stellenwert hat wie die Hajj bei Allah subhanahu wa ta'ala, die eine Säule der Religion darstellt. Von hier muss man aufpassen, dass man hier die Pflicht Allahs azza wa jal nicht verletzt. Gerade die Leute, die zum Beispiel jedes Jahr gerne in Urlaub fahren, das ist eine schöne Sache, aber das kann man sicherlich der Hajj nicht vorziehen. Viertens, Schulden. Wer Schulden hat, dessen Schulden so viele sind, dass er deshalb keine Hajj vollziehen kann, ist selbstverständlich von der Pflicht vorübergehend befreit und darf sie auch nur dann vollziehen, die Hajj, wenn der Gläubiger, das heißt derjenige, der das Geld geliehen hat, wenn der Gläubiger ihm dafür die Erlaubnis explizit oder implizit erteilt. Was bedeutet das? Explizit, wenn er ihm tatsächlich sagt, du darfst zur Hajj gehen und kannst später deine Schulden zurückbezahlen. Implizit würde bedeuten, zum Beispiel, wenn man eine monatliche Ratenzahlung ausgemacht hat. Wenn jemand eine monatliche Ratenzahlung zu zahlen hat, zum Beispiel jeden Monat 500 Euro zahlt und er dafür garantieren kann, dass er auch während seiner Abwesenheit in der Hajj-Reise genug Geld hat, um diese zu bezahlen. Viele Leute bezahlen vielleicht durch Banküberweisungen, durch Daueraufträge. Dann, wenn sein Konto genug gedeckt ist, spricht nichts dagegen, dass er die Hajj-Reise unternimmt. Denn er hat ja genügend Geld zurückgelassen. Zu guter Letzt, liebe Geschwister, möchte ich darauf hinweisen, dass Allah tabaraka wa ta'ala die Hajj aus seiner Rahma heraus für uns gesetzlich gemacht hat und uns auferlegt hat. Das heißt, die Hajj ist zu unseren eigenen Gunsten. Sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, als er einmal über die Kaaba sprach, er sagte, wer zu diesem Haus kommt, weder obszön ist noch frevelt, kehrt zurück wie an dem Tag, an dem ihn seine Mutter geboren hat. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, eine Umra nach der anderen ist eine Tilgung für das, was dazwischen war. Und für eine gütige Hajj gibt es keinen geringeren Lohn als das Paradies. Mit einer gütigen Hajj kann vieles gemeint sein. Manche Ulama sagen, damit ist derjenige gemeint, der bei der Hajj nicht nur die Hajj für sich selbst vollzieht und das, was er ausgibt, zu eigenen Zwecken ausgibt. Das heißt, er kauft sich ein Essen, er kauft sich ein Trinken, er zahlt seine Reise und so weiter und so fort. Sondern es gibt Menschen, die auf der Hajj sind und ein Segen sind für andere Geschwister. Sie helfen demjenigen, dem geholfen werden muss. Sie spenden während der Hajj. Sie sind hilfsbereit während der Hajj. Sie organisieren mit und helfen anderen Menschen. Dieser Mensch ist ein gütiger Mensch. Und dessen Lohn ist nicht geringer als der Paradiesgarten. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, beeilt euch mit der Hajj. Gemeint ist mit der Pflicht Hajj. Beeilt euch mit der Hajj, denn ihr wisst nicht, was euch passieren wird. Und subhanallah, wenn wir zurückblicken, gerade wir jetzt hier in Deutschland auf die letzten Jahre, wie einfach es war, die Hajj zu vollziehen. Man brauchte sich nur irgendwo anmelden, den entsprechenden Betrag begleichen und schon hat man einen Platz bekommen. Was keine Selbstverständlichkeit war für viele Geschwister in anderen Ländern auf der Welt. Aber jetzt dieses Jahr, subhanallah, es ist viel schwieriger geworden und nicht jeder, der zu Hajj gehen will, hat mehr die Möglichkeit zu gehen, selbst wenn er genug Geld hat, selbst wenn er gesund ist, selbst wenn er die körperlichen Möglichkeiten dazu hat. Deswegen, liebe Geschwister, beeilt euch mit der Umsetzung der Anordnungen Allahs tabaraka wa ta'ala, denn ihr wisst nicht, was morgen geschehen wird. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمهم وعافهم وعف عنهم أكرم نزلهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت الغفور الرحيم، أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا بيننا وبينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدر وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.